Ja, wunderbar. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra Tobi, und heute Abend unterhalte ich mich mit der AG Psyche oder zweier seiner Mitglieder, und zwar mit dem Friedhelm und der Xenia. Trotzdem stellt euch doch bitte mal eben vor. Friedhelm. Ja, ich heiße Friedhelm Dropperger, hallo. Psychiatrie, über das wir heute reden, ist für mich eigentlich mein Standardthema. Ich war 2 Jahre Assistenzarzt in der Psychiatrie, habe beim Aufbau des Studiengangs Gesundheitswissenschaften an der Uni Bielefeld die Psychiatrie vertreten und war 19 Jahre lang Professor für Sozialpsychiatrie an der Hochschule Merseburg in Sachsen-Anhalt. Und seitdem ich nun in den vorzeitigen Ruhestand versetzt bin, also seit einem Jahr bin ich bei den Piraten, da mache ich dort weiterhin trage ich weiterhin Sorge, dass Menschen mit psychischen Störungen nicht von Ausgrenzungen betroffen sind. Xenia. Ja, ich bin Xenia, bei Twitter auch als Adlerohren unterwegs. Ich habe leider nicht so viel Erfahrung mit dem Fach vorzuweisen, aber Psychiatrie ist auch für mich so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich studiere jetzt im 9. Semester Medizin, um eben auch später beruflich in die Richtung Psychiatrie oder Kinder-Jugendpsychiatrie zu gehen. Habe deswegen auch schon mit dem Feld einerseits direkt an der Uni, andererseits in diversen Praktika in Kliniken Berührungspunkte sammeln können. Und kenne halt auch das Thema privat insofern, dass ich eben relativ viele Menschen mit psychischen Störungen in meinem Freundeskreis habe. Und ja, bei den Piraten bin ich schon seit 2009, seit der Bundestagswahl, und bin jetzt eigentlich auch sehr froh, dass wir auch eben das ganze Thema der Gesundheitspolitik und noch mit besonderem Augenmerk auf eben die Psychiatrie aufgreifen. Ja, und wir treffen uns ja heute, weil ihr euch Arbeit gemacht habt. Ihr habt Wahlprogrammanträge entworfen und 5 an der Zahl. Das Ganze steht unter dem Titel Psychiatrie 3.0, verrückt ist auch normal. Das klingt ja schon mal nach einem sehr piratigen Titel, erstmal alles ganz locker. Und es sind die Anträge, das schon mal vorab für diejenigen, die es dann im Reader nachvollziehen wollen, PA 110 bis PA 114, schön fortlaufend durchnummeriert. Und wer von euch beiden mag, denn einfach mal mit dem PA 110 und dem entsprechenden Titel starten. Also starten würde ich ganz gern, aber wenn es recht ist, ein bisschen den historischen Kontext, wie das Ganze so entstanden ist, gerne dazu fügen. Fühl dich frei, leg los. Okay, man muss ja sehen, dass die miserable psychiatrische Versorgung in Deutschland nicht ganz brandneu ist. Zuallererst war ja schon, ach wenn man will, ist das ja schon 35 Jahre alt, dass die Psychiatrie-Enquete 1975 die Öffentlichkeit damit überrascht hatte, dass sie dem Deutschen Bundestag hingeschrieben hat, Menschen mit psychischen Störungen leben in Deutschland unter elenden, menschenunwürdigen Umständen. Das war mal ein Schock. Dann gab es 80 bis 85 das Modellprogramm Psychiatrie. Da ist eine ganze Menge verbessert worden. Und da und dort ist auch was geschehen. Aber tatsächlich, wenn wir uns heute angucken, ist die Situation eigentlich im Grunde genommen immer noch sehr, sehr schlecht. Menschen, die psychische Störungen haben, werden nach wie vor ausgegrenzt. Sie kommen nicht in das Krankenhaus in ihrer Region, sondern werden in gemeine, ferne Institute verbracht. Es sind eigentlich immer noch die alten Anstalten. Schön, sie sind jetzt neu getüncht und haben private Besitzer, Rhön-Klinikum, Marseille-Klinikum, Helios Asklepios und so weiter, die daran Kapital verdienen. Tatsache ist aber, die alte Forderung, dass Menschen mit internistischen Problemen, mit chirurgischen Problemen und mit psychiatrischen Problemen das Krankenhaus in ihrer Region durch die gleiche Tür betreten und wieder verlassen, ist immer noch nicht erfüllt worden. Nach wie vor ist Psychiatrie fast so etwas, nicht überall, aber in vielen Orten fast so etwas wie eine Reinigungsfirma, die unsere Straßen und Plätze reinigt von den Menschen, die quer, schräg, daneben, komisch, außerordentlich, auch störend, lärmend sind. Und jetzt haben wir als Piraten gedacht, das Thema greifen wir wieder auf. Da gehen wir wieder rein. Schließlich kann man ja auch sagen, dass wenn man sich anguckt, was alles auf dem BPT kommen wird, da zieht sich ja regelrecht durch eine ganze Menge von Anträgen ein Begriff regelrecht durch, der wie ein orangener Faden durch alles durchgeht, nämlich der Begriff der Inklusion. Das ist wohl das Ergebnis dessen, dass Hunderte von Piraten ganz, ganz fleißig überall gesessen haben und sich mit Themen beschäftigt haben. Inklusion ist das Thema überhaupt geworden. Und zwar sei das, was weiß ich, BGE statt Hartz IV, bei sexueller Orientierung, beim Bildungssystem, bei Menschen mit Migration, überall. Und demzufolge haben wir gesagt, okay, das ist eben auch unser Thema. Es ist für uns das Ziel, auch die Inklusion durchzusetzen bei Menschen mit psychischen Störungen. Kannst du das vielleicht mal beispielsweise erklären, was Inklusion in der Psychiatrie wirklich bedeuten würde? Ja, das bedeutet, dass diese Ausgrenzung des Abschiebens, des Herausnehmens aus dem gesellschaftlichen Kontext aufgehoben wird. Dass Menschen, auch wenn sie eben so etwas ganz speziell sind, sehr eigenartig, wie man sagen kann, zur Gemeinschaft dazugehören und die gleichen Rechte und gleichen Umgangsweisen erhalten wie die anderen. Wenn ich gleich mal überleiten darf zu unserem allerersten Antrag. Ja, bitte, bitte. Die Präambel, da haben wir das auch gleich so formuliert. Das Ziel der politischen Arbeit, die Piraten, ist eine größtmögliche Inklusion aller Menschen. Um dieses Ziel zu erreichen, beziehen wir die psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung in unser Programm mit ein. Das ist also dieser Zusammenhang. Wir sind für die Inklusion der Menschen, die eben psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung bedürfen. Oh. Okay, dann lass uns noch ein bisschen mehr auf den Antrag an sich eingehen. Was wollt ihr damit erreichen? Wo wollt ihr hin? Und was wäre eure Vorstellung? Ja, da haben wir das in vier, das ist quasi jetzt sozusagen unsere Präambel, der erste Antrag, der so die allgemeine Zielsetzung formuliert, wo es eigentlich hingehen soll. Wie das Ganze so geschieht, haben wir dann in den folgenden vier Anträgen gemacht, wobei wir so ein bisschen uns aufgeteilt haben und der erste davon ist sicherlich der über die gesundheitliche Aufklärung, die als erste dann zu geschehen hat. Xenia, darf ich dich dann mal dazu befragen? Gerne, gerne. Dann leg ich mal los. Ja, der Antrag, Friedhelm schon elegant übergeleitet hat, der zweite Antrag, nämlich der erste inhaltliche, nachdem die Präambel ja eher das Ganze zusammenfassend einen Ausblick gibt, der inhaltliche Antrag, dessen Kernbaustein ist eben das Element der gesundheitlichen Aufklärung. Und zwar, ich habe vorher noch ein bisschen Recherche betrieben, letzten Endes ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch im Laufe seines Lebens eine psychische Störung entwickelt, liegt bei circa 30%. Also es ist halt ein gesellschaftliches Thema von riesiger Relevanz. Also für die einzelnen Erkrankungen, allein schon für die Depression, liegt so das Risiko irgendwie bei 15%, dass ein Mensch im Laufe seines Lebens eine Depression entwickelt. Und bei anderen Störungen ist es ähnlich, beziehungsweise halt teilweise seltener, teilweise ähnlich häufig. Aber andererseits, im Gegensatz quasi dann fast schon im Widerspruch zu der eigentlich absolut häufigen Verbreitung, ist das Wissen über psychische Krankheiten in der Bevölkerung absolut marginal. Und was auch noch ein bisschen negativ ist, beziehungsweise was auch noch negativ zu bewerten ist, ist, dass auch neulich eine Studie, die in Deutschland durchgeführt wurde, eigentlich auch zeigen konnte, dass gerade Menschen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status, sprich Menschen mit einem niedrigen Bildungsgrad oder auch die Menschen, die eher im Niedriglohnsektor arbeiten, kaum Wissen über psychische Störungen haben, obwohl sie eigentlich eher ein erhöhtes Risiko haben, eine psychische Störung zu entwickeln. Und die Aufklärung über psychische Störungen hätte halt eigentlich ganz mehrerlei Nutzen. Ich meine, einerseits würde das dazu beitragen, die Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Störungen abzubauen. Denn viele der Vorurteile und auch Ausgrenzungen von Menschen mit psychischen Störungen beruhen einfach und allein darauf, dass die Menschen, die dann psychisch erkrankte Menschen stigmatisieren, einfach keine Ahnung davon haben, was eine Depression, was eine Schizophrenie, was eine Borderline-Persönlichkeitsstörung letzten Endes sind. Es sind irgendwelche Schlagworte, die sie aufgeschnappt haben und wo sie dann ganz viele schlimme Ängste damit verbinden. Ängste von wegen, dass die Person jetzt Psycho ist und spontan ausrasten würde, die größtenteils bei den meisten psychischen Störungen so nicht gerechtfertigt sind. Und dass man eben einfach durch viel mehr Bildung, viel mehr gezieltes Aufklären über diese Störungen und Krankheitsbilder einfach da mehr auch ein Klima der Toleranz erschafft. Das als einer ein wesentlicher Punkt. Und der zweite Punkt wäre auch einfach, dass wenn Menschen überhaupt wissen, dass es diese psychischen Erkrankungen gibt und dass es auch für viele dieser wirklich sehr effektive Therapieformen gibt, seien es Medikamente oder sei es Psychotherapie, und dass Menschen auch überhaupt darüber aufgeklärt werden, was in so einer Psychotherapie vonstatten geht und mit was für Methoden dort gearbeitet wird, dass es halt bei weitem kein Brainwashing ist, sondern dass ein Psychotherapeut eigentlich mit dem Patienten gemeinsam das erarbeitet, was der Patient erreichen möchte, dann wäre auch die Bereitschaft, diese Maßnahmen in Anspruch zu nehmen und sich auch selbst professionelle Hilfe zu suchen, vor allem zu einem früheren Zeitpunkt, bevor alles zusammenbricht im Leben eines Menschen, viel eher gegeben. Und das, ja. Ja, also es geht euch darum, wenn ich das vielleicht mal versuche zusammenzufassen, der Laie, und ein solcher bin ich ja, na gut, ich rücke jetzt ja ein paar Bilder mal in die Mitte, die ich selber nicht habe, aber so stelle ich mir das vor, zum Psychiater gehen ja nur Bekloppte und da habe ich ja nichts mit zu tun, das ist alles eh nicht meine Welt, folglich brauche ich auch gar kein Verständnis dafür zu haben, weil es ja eh nur ganz komische, absonderliche Minderheiten sind, die das betrifft, und mit eurem Wahlprogrammpunkt hebt ihr sicherlich mit solchen Bildern auf. Ganz genau. Und es ist ja traurigerweise nicht nur der Laie, der so denkt, sondern oft auch Menschen, die in Berufen arbeiten, wo sie dann mit Menschen mit psychischen Störungen in Berührung kommen. Beispielsweise auch im medizinischen Umfeld gibt es oft sehr große Vorurteile also im medizinischen Umfeld, jetzt auf einer chirurgischen Station beispielsweise, gibt es große Vorurteile gegenüber Menschen mit psychischen Störungen. Deswegen haben wir auch einen Teilpunkt in diesem Antrag, dass eben gerade in diesen Bereichen ein viel größeres Augenmerk auf psychiatrische Symptome in der Ausbildung liegen sollte. Einerseits im medizinischen Bereich, wie erwähnt, andererseits auch in der Polizei, dass man eben Polizisten auch beibringt, wenn sie einen Menschen vor sich haben, der eben im Rahmen einer psychischen Störung sich auffällig verhält, einerseits grob, wie sie das einzuordnen haben, andererseits, dass sie dann auch eben vielleicht ein paar Gesprächstechniken erlernen, wie sie dann mit diesen Menschen in der Situation umgehen, ohne dass es zur Eskalation kommt. Naja, soll ja mal passiert sein, dass durchaus mal so ein Satz in einem Merkblatt im Computer im Krankenhaus gespeichert war, wie ist in psychiatrischer Behandlung, was so manchen Arzt zu ganz falschen Diagnosen geführt hat, weil ja alles nur noch auf dieses Krankheitsbild reduziert wird. Oder das habe ich schon auch selbst persönlich erlebt. In einem Nachtdienst in der Notaufnahme kam eine Patientin mit Symptomen an, die auf einen Schlaganfall hindeuteten. Dann erwähnte die Patientin im Gespräch mit dem Pfleger, mit dem ich eben bei der Patientin war, dass sie außerdem noch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hat. Und im Kopf des Pflegers, sobald wir dann rausgingen, um den Arzt zu holen, war schon ganz fest das Bild, okay, sie simuliert nur. Und das birgt natürlich auch dann für die Menschen ein großes Risiko. Gut, damit wäre dann die gesundheitliche Aufklärung nicht reduziert auf den Laien, wie du gesagt hast, sondern eben durchaus auch auf medizinisches Fachpersonal. Ganz genau, denn gerade wird natürlich Psychiatrie im Rahmen des Studiums oder auch der Schwesternausbildung gelehrt, aber eher wirklich als rein peripheres Fach. Okay, ich würde dann gerne jetzt knallhart überleiten zu dem Antrag PA 112. Und hier sehe ich mehrere Überschriften. So im Wechselspiel ist das in Ordnung, wenn du weitermachst, Peter? Ja, und zwar würde ich diesen großen Antrag, die nächsten beiden würde ich dann wieder der Xenia übergeben. Da würde ich gern etwas zu sagen. Ja, dann machen wir das doch so. Denn da geht es jetzt genau darum, dass wir nicht nur die schönen Worte bringen, sondern ganz konkrete Forderungen aufstellen, wie eigentlich psychiatrische Versorgung auszusehen hat. Ja, der erste Titel lautet mehr psychiatrische Abteilung an allgemeinen Krankenhäusern. Ja, genau darum geht es. Ich meine, es ist ja folgendermaßen, gemessen an der Anzahl der zur Versorgung vorgehaltenen Betten, haben wir drei große Bereiche in der Medizin: Innere, Chirurgie und Psychiatrie. Dann kommt lange Zeit gar nichts und erst dann mit einem gewissen Abstand die Gynäkologie, aber auch nur deshalb, weil sie die Geburtsheilkunde dabei ist. Und unsere Forderung lautet, dass überall in allen zu definierenden Versorgungsgebieten einfache Krankenhäuser vorgehalten werden sollten, die genau diese vier Abteilungen haben: Innere, Chirurgie, Gynäkologie und eben auch Psychiatrie. Also direkt an den allgemeinen Krankenhäusern. Das kann das Kreiskrankenhaus sein, wenn die Kreise zu groß sind. Man spricht so von Versorgungsgebieten von ungefähr 150.000 Einwohnern. Dann muss man eventuell auch das teilen. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass dort die Menschen, wie gesagt, durch die gleiche Tür rein und rausgehen wie die Menschen mit anderen Störungen, dass die Menschen mit den psychischen Störungen überall eine solche allgemeine eine Abteilung für Psychiatrie am allgemeinen Krankenhaus vorfinden. Okay, das habe ich verstanden. Gut, dann zum Zweiten. Natürlich brauchen wir dort unbedingt auch Institutsambulanzen. Und zwar ganz speziell ausgerichtete multiprofessionelle Institutsambulanzen. Jetzt bist du beim zweiten Titel schon, ne? Ja. Okay. Ja, ich möchte dann, dass man so ein bisschen auch nachvollziehen kann, wo ihr da landet, dass man, wenn man den Antragsreader offen hat, dass man das so ein bisschen mitspringen kann. Okay, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Nee, das ist ja wunderbar, okay. Ich bleibe also weiterhin bei unserem dritten Antrag und komme jetzt zum zweiten Unterpunkt, dass wir mehr psychiatrische Institutsambulanzen fordern. Wenn wir solche Abteilungen haben an den allgemeinen Krankenhäusern, dann brauchen die natürlich auch Ambulanzen. Und zwar richtige psychiatrische multiprofessionelle Institutsambulanzen. Wir wollen die Ambulanz nicht deshalb haben, damit neben dem Chefarzt der Inneren, der Chirurgie und der Gynäkologie auch der Chef der Psychiatrie privat liquidieren kann. Oder weil wir eine Konkurrenz zu den niedergelassenen Psychiatern brauchen, sondern nur an einem solchen Krankenhaus, wo wir auch richtig Menschen haben, die sich aus verschiedenen Berufsgruppen rekrutieren, da können wir ordentlich das überhaupt einmal wahrnehmen, was mit den psychisch Gestörten los ist. In so einer Institutsambulanz, da trifft sich erstmal ein Team. Das besteht aus dem Arzt, aus Pflegern, aus sehr, sehr vielen Sozialarbeitern. Ich wollte dich gerade zwischendurch fragen, was du denn mit multiprofessionell meinst. Ja, da haben wir uns jetzt gerade überschnitten. Multiprofessionell heißt eben, dass dort Menschen mit verschiedenem beruflichem Hintergrund sich zusammensetzen. Dazu gehört der Arzt, die Krankenschwester, dazu gehört ein, zwei Sozialarbeiter, dazu gehören Ergotherapeuten und ähnliche Berufsqualifikationen, die sich einfach erstmal anschauen, was ist denn mit dem Menschen überhaupt los? Haben wir jetzt jemanden vor uns, der einfach ein Burnout-Syndrom hat aufgrund seiner beruflichen Situation? Haben wir eventuell jemanden, der eine demenzielle Störung hat? Haben wir hier eine ganz schwere Psychose, einer manisch-depressiven oder schizophrenen Art? Das muss erstmal ein Team abklären können und ein solches Team kann dann auch entscheiden, was die besten Möglichkeiten sind. Brauchen wir eine stationäre Aufnahme? Kann man das Ganze eventuell ambulant angehen? Kann es dort helfen, dass man Veränderungen im sozialen Umfeld macht? All das, was mit ursächlich dazu geführt hat, dass die psychische Störung sich entwickelt hat, das kann ja nicht irgendwo allein ein Einzelner, ein Arzt zum Beispiel, feststellen, sondern da denken wir an solche multiprofessionellen Teams. Okay, wenn ich hier damit jetzt das Wort abschneide zu diesem Absatz, dann würde ich gerne zu dem nächsten Punkt Bausteine der komplementären Versorgung kommen und die Xenia bitten, das zu erläutern. Das würde ich ganz dreist trotzdem an Friedhelm zurückspielen, weil das auch so ein bisschen sein Steckenpferd ist und dann lieber Okay. die anderen Anträge machen. Ja, Friedhelm, bist du wieder in der Reihe? Ja, es ist sicherlich für euch schöner, wenn wir schneller hin und her springen. Aber das haben wir jetzt eben mal so antragsmäßig zusammengefasst und deshalb möchte ich etwas dazu sagen. Vielleicht erstmal zum Begriff komplementäre Versorgung. Komplementär heißt komplementär, also ergänzend, hinzufügend zu dem medizinischen. Denn das ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt, dass man das Ganze nicht nur als eine Frage von Medizin begreift. Es geht hier auch insbesondere darum, den Menschen Unterstützung zu geben in den Bereichen Wohnen, Arbeit, Freizeit, also nicht medizinische Institutionen. Das meint hier in dem Fall komplementär. Einer der wichtigen Punkte ist zum Beispiel das Wohnen. Es ist häufig so, dass gerade sich schizophrene Störungen so in der frühen Adoleszenz entwickeln, dass es oft auch Jugendliche sind, auch bei Borderlinern ist das so, die große Ablösungsprobleme beim Elternhaus, vom Elternhaus haben. Und da ist es, hat es sich gezeigt, dass es ungeheuer wichtig sein kann, Wohngemeinschaften für die zu bilden. Betreutes Wohnen für junge Schizophrene ist ein Mittel, was ganz, ganz vielen Menschen dort geholfen hat. Es geht nicht nur um die Jungen, sondern natürlich auch um alte Menschen, die zu früheren Zeiten in diese Großburgen abgeschoben worden sind und die jetzt ein Stück weit Rückbeheimatung erfahren dürfen. Auch für die sind betreute Wohnformen etwas ganz, ganz Wichtiges. Ein zweiter Punkt ist der Bereich der Arbeit. Das ist ja ganz, ganz häufig so, dass Menschen, die chronisch psychisch krank sind, längst aus der Arbeitswelt ausgeschlossen sind. Und das ist für die eigentlich was ganz, ganz Wichtiges, was zu tun. Bei allen anderen Therapieformen muss man sich überlegen, was macht denn der Mensch mit der psychischen Störung, wenn er gerade nicht Therapie hat? Sitzt er dann nur zu Hause rum oder was? Es ist für sie sehr, sehr wichtig, dass sie auch die Möglichkeit haben, durch ihre Tätigkeit ihren Beitrag zu leisten, dass die all diese Segnungen, die Arbeit auch macht, darf ich als Faulpelz auch mal sagen, diese Segnungen wie eine Tagesstrukturierung, wie Aufgaben, wie auch eine gewisse Ermüdung, dass sie also auch von diesen Segnungen nicht ausgeschlossen werden. Und es hat sie ja auch schon in den Regionen, wo langjährig psychiatrisch gearbeitet wurde, ist ja schon lang eine ganze Riesenpalette von Möglichkeiten entstanden, von einfachen Zuverdienstfirmen bis hin, ja, gibt auch Sachen, so Firmen, die sich dann ganz autonom weitergeführt haben, die nur von Menschen mit psychischen Störungen bestückt sind. Also, neben Wohnen ist Arbeit sicherlich der zweite Bereich. Ein dritter Bereich ist Freizeit. Auch da ist es so, dass es oft schwierig ist, wie Menschen, die langfristig psychisch gestört sind und wahrscheinlich auch bleiben, dass sie trotzdem Möglichkeiten haben, sich irgendwo zu treffen. Patientencafés, verschiedene Clubs und ähnliche Sachen gehören unverzichtbar mit dazu, dass wir in einer Gemeinde eine Kultur entwickeln, wo Menschen mit psychischen Störungen auch ihr Auskommen haben. Also das sind diese drei Hauptgebiete für Wohnen, Arbeit, Freizeit. Hinzugefügt haben wir noch als viertes Punkt Tagesstätten. Vielleicht zur Definition, eine Tagesklinik ist was anderes. Eine Tagesklinik ist eine medizinische Institution, wo die Patienten eben den Tag über medizinisch behandelt werden und die Nacht über auch zu Hause verbringen. Tagesstätten sind Institutionen, die nicht medizinisch geleitet werden, sondern häufig von Sozialarbeitern und Ergotherapeuten. Ja, es ist fast sowas wie eine Kindertagesstätte, die sich besonders bei Demenzkranken bewährt hat. Es ist häufig so, dass ältere Menschen nicht so ganz in der Lage sind, alleine zu Hause zu bleiben und dass es dann oft schwierig ist für ihre Kinder, die berufstätig sind, sich die dann zu kümmern. Und da hat es sich als ganz, ganz günstig erwiesen, wenn die also 5 Tage die Woche in eine Tagesstätte kommen, dort Anregungen erfahren, dort soziale Kontakte haben. Und eine solche Tagesstätte hat häufig dazu geführt, dass also schon eine langfristige Unterbringung vermieden werden konnte. Also das sind so quasi diese Sachen. Wohnen, Arbeit, Freizeit und Tagesstätte gehören unbedingt mit zu einer komplementären Versorgung. Bevor wir dann zu dem nächsten und letzten Punkt dieses Programmantrags kommen, möchte ich dann noch mal eben kurz als Laie fragen. Also Demenz, das Thema Demenz, also davon hat jeder gehört, Alzheimer, jeder Laie weiß da was mit anzufangen. Aber dass es dafür Tagesstätten geben soll, das höre ich tatsächlich zum ersten Mal. Ist das jetzt eine Idee tatsächlich, die ihr jetzt aufs Tablett bringt? Oder gibt es sowas grundsätzlich schon und sollte nur mehr gefördert werden? Wenn das ich das... Ja, Xenia? Ja, also wenn ich das so was sagen darf, prinzipiell sind Tagesstätten bei weitem nicht nur als Kindertagesstätten vorhanden, sondern gerade für demenzkranke alte Menschen, aber teilweise auch einfach nur für alte Menschen mit Depression oder auch einfach mit einer körperlichen Behinderung, denen es Probleme macht, irgendwie den ganzen Tag alleine zu Hause sein, die aber andererseits auch der Behinderung es schwerfällt, eigenständig ihre Freizeit zu gestalten. Gibt es sowas? Hier in Baden-Württemberg kenne ich auf jeden Fall mindestens 2 solcher Tagesstätten und davon profitieren die alten Menschen auch unheimlich viel, weil man sich ja schon vorstellen muss, sie sind es gewohnt, ein Leben lang 8 Stunden am Tag auf Arbeit zu verbringen, dort auch sozialen Kontakt zu Kollegen zu haben. Und auf einmal sind sie in Rente. Im Worst Case ist noch der Partner gestorben, sodass sie dann gänzlich den ganzen Tag allein sind und wissen nichts mit sich anzufangen. Deswegen sind Tagesstätten für alte Menschen eigentlich ein sehr tolles Konzept. Das Problem ist, es gibt leider viel zu wenige und es geht vielen wie dir, Tobi, dass sie einfach gar nicht wissen, dass es so ein Angebot gibt, von dem entweder ihre Eltern oder dann eben in einem entsprechenden Alter sie selbst Gebrauch machen können. Genau, das Problem ist ja auch, also erstens, es gibt ganz viele, aber da und dort, da ist keine einheitliche Versorgungsstruktur vorgehalten. Es ist manchmal reiner Zufall, in welchen Regionen ein sehr stark sozialpsychiatrischer orientierter Chefarzt dafür gesorgt hat, dass die komplementäre Versorgung läuft. Es gibt da Initiativen von Sozialarbeitern, Ergotherapeuten, die etwas aufgebaut haben, auch von Landräten, die was gemacht haben. Und so gibt es einfach Regionen, in denen es vollkommenes Brachland ist, wo dieses Wort Tagesstätte für Menschen mit psychischen Störungen nur Kopfschütteln hervorruft. Und andererseits gibt es Regionen, wo das gang und gäbe ist und wo die also flächendeckend auch gut versorgt sind mit. Ja, dann würde ich dann gerne zu dem letzten Punkt kommen, Xenia, bundesweite Notrufnummer. Also der letzte Punkt des Programmantrags 112 und dann haben wir ja gleich noch einen großen. Ja, was es mit der Notrufnummer auf sich hat, ist die Sache, es gibt vereinzelt Gemeinden, die so etwas schon anbieten, aber eben auch hier ist keine flächendeckende Versorgung gegeben. Und zwar, wenn sich jemand das Bein bricht oder auf einmal Schmerzen im Brustkorb hat, ist für den Menschen ganz, ganz klar, er ruft den Notarzt hat eben da eine Stelle, an der er sich im Notfall wenden kann. Was aber eben für einen Menschen, der in einer akuten psychischen Krise ist, und hier ist eben das akut entscheidend, also es geht hier nicht um Menschen, die halt schon seit Monaten diffuse psychische Beschwerden haben, sondern wenn jemand wirklich schon kurz vor dem Selbstmord steht oder sehr, sehr intensive, plagende Selbstmordgedanken hat oder, um ins andere Extrem zu gehen, jemand, der kurz vor dem Amoklauf steht, und dann aber doch irgendwie überlegt, dass er sich da Hilfe holen möchte, weil er das doch alles nicht so machen möchte, an wen wendet sich dieser Mensch? Und Seelsorge ist eben auch so eine Sache. Seelsorge sind größtenteils ehrenamtliche Mitarbeiter, die ihre Arbeit gewiss auch sehr gut machen, die aber nicht die entsprechende Schulung für solche akuten Kriseninterventionen bekommen. Und andererseits ist in Deutschland das Problem, dass die Seelsorge von den beiden großen Kirchen betrieben wird, was für Menschen, die Kirchen oder Religion gegenüber eher skeptisch stehen, auch schon ein großes Hindernis aufbaut. Und da setzen wir uns eben dafür ein, dass es eben eine zentrale Anlaufstelle für so etwas geben sollte und auch im Zuge der Barrierefreiheit das Ganze auch nicht nur telefonisch, sondern auch per SMS oder per E-Mail zu erreichen ist, für beispielsweise Menschen, die höher geschädigt sind oder Sprach- oder Sprechprobleme haben. Ja, das passt ja auch zu den Piraten, die nehmen ja das Thema Barrierefreiheit sehr ernst. Friedhelm, wolltest du noch was sagen? Ja, ich wollte das einfach ein klein bisschen ergänzen. Es ist besonders wichtig auch, dass solche Zentralen existieren, die nicht an kirchliche Seelsorge gebunden sind. Man kann sich gar nicht vorstellen, bei wie vielen Menschen, die eine richtige, komplette Wahnsymptomatik entwickeln, dieser Wahn religiös gebunden ist. Also von Gottengeln und Teufeln verfolgt oder unterstützt zu werden, hat bei ganz vielen Wahnideen seinen Platz. Und die dann also an eine kirchliche Institution eventuell zu verweisen, wo sie sich hinwenden können, das wäre ganz, ganz miserabel. Wir sind ein bisschen auch darüber öfter gefragt worden, warum wir das so technologisch haben wollen, also inklusive SMS. Man denkt ja, das wäre vielleicht völliger Humbug, wer eine SMS schreiben kann, der könnte auch anrufen. Nee, kann er nicht. Wir haben auch, also ich persönlich habe auch mal einen Fall gehabt von einer schwerpsychotischen Patientin, die war taubstumm. Also auch solche Menschen müssen die Chance haben, sich irgendwo hinzuwenden. Und deshalb wollen wir eben unsere moderne Technologie dazu auch nutzen. Also es geht eben nicht darum, dass Piraten wieder nur was total technikaffines gerne haben möchten. Es geht einfach darum, das, was wir an Möglichkeiten haben, auch tatsächlich dann sinnvoll einzusetzen. Das hat nichts mit Affinität zu tun, sondern einfach damit, dass es sinnvoll ist. Genau. Ja, dann würde ich gerne zu dem letzten Programmantrag von euch kommen, nämlich den Programmantrag im Rahmen des BPTs 2012 von euch kommen, nämlich den PA 113. Genauer gesagt 113 und 114, was aber nicht schlimm ist, weil 113 sich wirklich in zwei, drei Sätzen zusammenfassen lässt. Da wird nochmal ganz genau auf das eingegangen, was Friedhelm vorhin schon erwähnt hat, nämlich die Arbeitsmarktpolitik. Und zwar inklusive Arbeitsmarktpolitik. Und das bedeutet, dass man eben auch Menschen mit psychischen Störungen die Möglichkeit geben sollte, nicht nur an Behindertenwerkstätten zu arbeiten, wie das heutzutage größtenteils noch oft der Fall ist, sondern diese Menschen in den sogenannten ersten Arbeitsmarkt, sprich den regulären Arbeitsmarkt, abseits von Förderungsmaßnahmen einzubinden, aber trotzdem eben im Rahmen ihrer Fähigkeiten. Denn sehr wichtig zu verstehen ist, nur weil jemand eine psychische Krankheit hat, heißt es nicht, dass dieser Mensch dumm ist. Viele Patienten sind durchschnittlich oder sogar überdurchschnittlich intelligent. Viele Patienten haben auch durchaus eine entsprechende Schul- und auch Berufsausbildung, sind aber zum Beispiel durch ihre Störung weniger belastbar, sodass sie beispielsweise im Dreischichtdienst keine Nachtschichten machen können, weil das eben ihre psychischen Symptome verstärken würde. Und PA 113 sagt letzten Endes nichts anderes aus, als dass es eben entsprechende Änderungen und Gesetze es geben sollte, die Menschen mit psychischen Störungen ein flexibleres Arbeitszeitenmodell zur Verfügung stellen und auch besondere Urlaubsregelungen. Und wie genau dann diese Arbeitszeitenmodelle aussehen oder wie genau diese besonderen Urlaubsregelungen aussehen, das wollen wir Piraten eigentlich auch, also das wollen wir vor allem nicht als Piraten irgendwem vorschreiben, sondern wir denken uns da auch eben ganz im Sinne der piratigen Idee, das sollen die Menschen ausarbeiten, die es betrifft, nämlich einerseits Arbeitnehmerverbände, auch Patientenverbände und andere auf der anderen Seite die Arbeitgeber. Und dass sie eben im Rahmen eines runden Tisches dort Modelle ausarbeiten, die eben beiden Seiten gerecht werden. Ja, und ich darf dazu gerne noch mal etwas weiter ausholen. Es ist ja auch, wir hatten über die Aufklärung gesprochen, ganz am Anfang über unseren ersten Antrag. Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, was sich unter diesem Begriff der Bekloppten so verbirgt. Es ist ja so, dass Menschen mit psychischen Störungen genau den gleichen IQ haben wie alle anderen auch. Es ist also keine irgendwie geartete Störung, die mit niedrigem IQ zusammenhänge oder dass es nur besonders überkandidelte, hochintelligente treffe, sondern es ist genau Bevölkerungsdurchschnitt. Deshalb passt auch das Modell an Arbeit, was für geistig Behinderte gemacht wird, nicht so recht. Werkstätten für Behinderte sind vollkommen falsch und daneben für Menschen mit psychischen Störungen. Das sind wir. Jeder von uns kann eine psychische Störung entwickeln. Dazu bedarf es nicht irgendwie eines besonderen hohen oder niedrigen IQs. Und es ist ja auch so, dass manche dieser Werkstätten für Behinderte regelrecht in ihrer Satzung mit drin stehen haben, dass sie Menschen mit psychischen Störungen nicht aufnehmen. Von daher ist es also auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns, eine solche inklusive Arbeitsmarktpolitik zu betreiben, dass wir dafür sorgen wollen, dass Menschen, wenn es eben geht, in ihrem normalen Arbeitsumfeld bleiben können, eben mit gewissen Urlaubs- und Teilzeitregelungen, wie es ihnen einfach nur bekömmlicher ist. Da wir selber, jetzt spreche ich mal kurz von mir, da wir selber Arbeitsplätze anbieten, Ausbildungsplätze für Menschen mit Behinderung, weiß ich ja eben, wie selbstverständlich und normal das ist und wie viel Förderung auch dahinter steht. Also da muss man sich gar nicht groß mit brüsten. Natürlich hat es auch Nachteile für den Arbeitgeber, aber es wird dem Arbeitgeber tatsächlich auch leichter gemacht. Der Arbeitgeber wird unterstützt in seiner Entscheidung. Und so, dass auch wir gesagt haben, wir machen das, aber dass es so etwas für Menschen mit psychischen Störungen gibt, würde die Fairness ja eigentlich gebieten. Das ist eigentlich ein Gesetz der Gleichbehandlung, dass man da als Mensch mit psychischer Störung die gleichen Chancen bekommt. Eben, und ein bisschen auch das Thema weiter aufgreifen tut auch der nächste Antrag, nämlich der fünfte Teil unseres Pakets, PA 114, der auch anfängt mit dem persönlichen Budget. Das ist ein Konzept, das es eben auch sowohl für Menschen mit körperlicher Behinderung gibt, als auch eben für Menschen mit einer psychischen Störung, die dann auch schon so weit ausgeprägt ist, dass sie als Behinderung eingestuft wird. Und zwar bedeutet das, dass man eben dem Patienten bzw. dem Menschen mehr Autonomie an die Hand gibt, sodass dieser Mensch dann statt in einer Klinik oder in einem entsprechenden Heim untergebracht zu sein und dort seine Therapien wie Krankengymnastik, Sporttherapie oder Kunsttherapie zu erhalten, selbst eben die Summe an Geld, die ansonsten der Kunsttherapeut in dem Heim bekommen hätte, zur freien Verfügung hat, um sich selbst eine Kunsttherapie oder entsprechend irgendwie dann, wenn ihm Kunsttherapie nicht liegt, dann eher Musiktherapie oder so, seiner Wahl aufzusuchen und das dann eben selbst verwaltet. Und das Problem ist, dass das persönliche Budget es offiziell zwar gibt, das aber nicht in allen Bundesländern angeboten wird und vor allem je nach Bundesland und je nach Leistungsträger sehr unterschiedlich angeboten wird und den Menschen regelrecht Hürden in den Weg gestellt werden, wenn sie ein solches Budget beantragen wollen. Und da erfinden wir eigentlich das Rad nicht neu, sondern greifen ein existierendes Konzept, das es bereits jetzt gibt, auf und sagen eben nur, dass man es konsequent durchsetzen sollte. Ja, bevor wir dann zum Ende kommen, jetzt kommt... Sorry, darf ich einen Break machen? Darfst du gerne. Du kannst es ja dann rausschneiden, ne? Ich halte mal eben hier an. Ich habe mal nachgeguckt. Ich tatsächlich glaube, ist meine Aufzeichnung ist nicht abgeschmiert. Gut, dass wir ein Backup haben. Ich kann nämlich nicht stoppen. Das heißt, damit schließt mein Mammel dann nicht ab. Mein Backup läuft. Das ist sehr, sehr gut. Kannst du mal die Aufzeichnung eben anhalten, dann ist das schon mal gesichert. Okay, mache ich.